Ja. Nej, jo. Islade Moeri. Så att jag känner min fördämta softvån. Mojito in der rechten Hand, Kippe in der linken. So stand ich da und wollte dich zu mir winken. Ich hab mich nachgedacht, es ging mir fabelhaft. Der Abend war noch jung, dieser Strand, dieses Meer, diese Lichter am Bund, diese 30 Grad, die ich daheim nie hab. Überall Schweiß gepaart mit dem Geruch von Deo und mein 3 Tage warten. Du hast leise gefragt, ob wir eine Runde gehen. Ich dachte, okay, ich hab eh genug vom Stehen. Seh deine Haare wehen und befrei mich vom Gehen. Sprech zwar kaum deine Sprache, aber ich kann nicht verstehen. Nein, ich bild mir das nicht ein. 2 Straßen weiter und dann sind wir daheim. Der glitzernde Stein, der dein Ohr verziert. Ich folg seinem Glanz, hör den Ozean hier. Dann vor deiner Tür, Augen groß und ich spür ein Lächeln und was folgt sich. Ich kannte dich bis heute nicht, doch ich bin dankbar für dein freundliches Gesicht. Und vielleicht werden wir Freunde, ich geh mit dir ein Stück unter dem Stern, der am Leuchten ist. Weil heute Nacht die Nacht deiner Träume ist. Ich kannte dich bis heute nicht, doch ich bin dankbar für dein freundliches Gesicht. Und vielleicht werden wir Freunde, ich geh mit dir ein Stück unter dem Stern, der am Leuchten ist. Weil heute Nacht die Nacht deiner Träume. Und wir stehen in deiner kleinen Küche, so viele Eindrücke. Ich bin noch 2 Stücke weg von dir und zwischen Reisschüsseln und deinem Wohnzimmertisch spür ich deinen Atem in einem rot-gelben Licht. Seh dein frohes Gesicht, deinen großen Blick. Und wir beide spielen mit Feuer, bis der Ofen erlischt. In einer lodernden Gischt und fliegen durch das Herz dieser Nacht. Wer hätt's gedacht, dass ein Abend wie dieser enden kann in einer ehrlichen Nacht. Ich steh auf, trink einen Schluck, will meine Jacke nehmen. Sonnenstrahlen sind schon abzusehen und ich muss meine Schritte über morgendliches Pflaster gehen. Nasser Regen, aber ich hab deine Nummer bei mir und schieb noch einen Zettel durch den Schlitz unter der Tür. Auf welligem Papier steht in eiliger Schrift: Heute Morgen musste ich weg, aber allein bist du nicht. Und ich kannte dich bis heute nicht, doch ich bin dankbar für dein freundliches Gesicht. Und vielleicht werden wir Freunde, ich geh mit dir ein Stück unter dem Stern, der am Leuchten ist. Weil heute Nacht die Nacht deiner Träume. Ich kannte dich bis heute nicht, doch ich bin dankbar für dein freundliches Gesicht. Und vielleicht werden wir Freunde, ich geh mit dir ein Stück unter dem Stern, der am Leuchten ist. Weil heute Nacht die Nacht deiner Träume ist.